Dass alles so gekommen ist, betrachte ich übrigens als Fügung. Wie hätte ich als Staatsbeamter oder Diplomat meiner Lebensaufgabe entsprechen können, Aufklärung zu verbreiten über den Ultramontanismus und den Kampf gegen ihn zu entfachen? In Erfüllung dieser schweren Aufgabe habe ich Befriedigung und Erfolge, aber auch starke Enttäuschungen erlebt. Mein anti-ultramontanes Programm kann ich hier nicht entwickeln. Ich verweise dafür auf meine Schriften »Der Ultramontanismus, sein Wesen und seine Bekämpfung«, »Moderner Staat und römische Kirche«, »Rom und das Zentrum«. Nur wenige Worte über die Enttäuschungen, weil sie charakteristisch sind für unsere innerpolitische Lage. Der falsch geführte Kulturkampf der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit seinen unglücklichen Ausgängen hatte die Lust an Bekämpfung des Ultramontanismus stark gedämpft, zugleich aber die politische Macht, die der Ultramontanismus im Zentrum besitzt, fast ins Unermessliche gesteigert. Regierung, Parteien und Presse, die unrichtigen Mittel des alten Kulturkampfes nicht unterscheidend von seinen richtigen Zielen, standen dem großen Gegner ratlos gegenüber. Auf der anderen Seite bot sich das Zentrum zu parlamentarischer Mitarbeit an. Da überschlich Regierung, Parteien und Presse die Kompromisssucht. Sie vergaßen, dass im Zentrum die ultramontane Weltanschauung, das heißt der Todfeind des modernen Staates und seiner Kulturentwicklung, verkörpert ist, und sahen in ihm nur noch die körperliche Partei, deren Stimmen ausschlaggebend für die Gesetzgebung sind. Die Furcht vor der Sozialdemokratie kam hinzu. Lieber schwarz als rot, hieß es damals. Von Jahr zu Jahr wurde das Zentrum bündnisfähiger. Schaler Opportunismus und mickrische Sammelpolitik taten das ihrige. Niemand wollte etwas wissen von einem neuen, besser geführten Kulturkampfe. Kulturkampf blieb den maßgebenden Kreisen Kulturkampf, das heißt ein Kampf konfessioneller Leidenschaften. Die Erkenntnis, dass der Ultramontanismus geschichtlich und begrifflich zu trennen sei von der katholischen Religion, dass also der Kampf gegen ihn kein konfessioneller, sondern ein politisch-kultureller Kampf sein müsse, diese Erkenntnis, das A und O eines aussichtsreichen Kulturkampfes, war noch nicht aufgegangen. So fand mein Weckruf wieder den Ultramontanismus taube Ohren. Man warf mich in einen Topf mit Konfessionshetzern. Trotz schwerster Hindernisse und oft bitterster Enttäuschungen, die durch ultramontane Angriffe und Verdächtigungen verschärft wurden, hielt ich, im Bewusstsein auf dem rechten Wege zu sein, aus. Und meine Aufklärungsarbeit in Wort und Schrift war nicht vergebens. Langsam begann ein Umschwung, der darin seinen bezeichnenden Ausdruck fand, dass, nicht zumindest durch meine Aufklärungsarbeit, das Wort »lieber schwarz als rot« sich wandelte in das andere »lieber rot als schwarz«. Freilich, unendlich viel ist noch zu tun. Vor allem fehlt noch immer die Höhe des Standpunktes. Das Bewusstsein nämlich, dass der Kampf gegen den Ultramontanismus weltgeschichtlichen Hintergrund und weltgeschichtliche Bedeutung hat. Dass in der Tat Sein oder Nichtsein des modernen Staates, der Kultur und des Fortschrittes vom Ausgange des Kampfes abhängen. Und nur aus dieser Erkenntnis erwachsen Kampfesfreudigkeit und Entschlossenheit, die den Sieg verbürgen. Unwiderleglich tut dies Buch dar, dass gegenwärtig die treibende Kraft des Ultramontanismus der Jesuitismus ist. Im Jesuitismus hat sich alles, was im Laufe der Jahrhunderte an Unduldsamkeit, Rückständigkeit, Fanatismus, Unreligion und Kulturfeindlichkeit auf ultramontanem Boden emporgewuchert ist, konzentriert. Und vom Jesuitismus werden diese wahrhaft menschenfeindlichen Mächte mit einer Verschlagenheit und skrupellosen Rücksichtslosigkeit in Bewegung gesetzt, die in der Geschichte christlicher Zeitrechnung ohne Beispiel dasteht. So lässt sich das Fazit meines Buches in das um einen kleinen Zusatz erweiterte Wort des großen französischen Staatsmannes und Patrioten Gambetta zusammenfassen. Le clericalisme, Klerikalismus ist Ultramontanismus. Et le jesuitismus, voilà, le ennemi. Doch mit friedlicherem Tone, mit freundlicherem Ausblicke soll mein Buch schließen. Wer gegen Jesuitismus und Ultramontanismus kämpft, streitet für religiöse Befreiung vieler, vieler Millionen von Katholiken. Die katholische Religion aber birgt, trotz abschreckender Menschlichkeiten, in welchen Bekenntnisse gibt es sie nicht, Erbauungs- und Bildungselemente von Kraft und Tiefe. Sie werden niedergehalten und unter Vergewaltigung ihres Wesens missbraucht durch ultramontan-jesuitische Tyrannei. Welch ein Befreiungswerk nach Niederringung von Ultramontanismus und Jesuitismus, diese Keime zur Entfaltung gelangen zu lassen. Weite Horizonte religiös-kultureller Entwicklungsmöglichkeiten tun sich da vor einem auf. Friedensglocken werden vernehmbar, deren Töne bessere Zeiten künden. Der Religion bedarf die Menschheit und wird ihrer Bedürfen immer da. Fremd muss der Menschheit aber werden religiöses Gezänke, Konfessionsader. Lasse man die Religionen sich entwickeln, nur rotte man in ihnen aus, bringe zum Absterben die Unkultur. Eintracht, ja Einigung, Verstehen und Duldung werden die beglückenden Folgen sein, durch Kampf zum Frieden. Ende des zweiten Bandes.